Erster Gott sagt über Mob, die Stadt Nebo ist kaputt. Kirjatheim ist besiegt. Die Festung ist zerstört. Zweiter Mob hat keine Ehre mehr. Feinde planen Böses in Hesbon. Sie wollen das Volk vernichten. Dritter Mann hört lautes Schreien aus Horonaim. Alles ist kaputt und zerstört. Vierter Mob ist am Ende. Die Menschen schreien laut bis nach Zur. Fünfter, die Leute gehen weinend den Berg hoch. Man hört traurige Schreie über die Zerstörung. Sechster, lauft schnell weg. Rettet euer Leben. Seid wie ein kleiner Busch in der Wüste. Siebter, du hast deinen Schätzen vertraut. Jetzt wirst du gefangen. Dein Gott Kamos muss weggehen. Achter, ein Zerstörer kommt in jede Stadt. Keine Stadt kann entkommen. Das sagt Gott. Neunter, gibt Mob Flügel zum Fliegen. Die Städte werden leer sein. Niemand wohnt mehr dort. Zehnter, wer Gottes Arbeit schlecht macht, hat Pech. Wer sein Schwert nicht benutzt, wird bestraft. Elfter, Mob hatte lange Ruhe. Es war wie alter Wein im Topf. Es musste nie weggehen. Zwölfter, aber jetzt schickt Gott Männer. Sie gießen den Wein aus. Sie machen die Töpfe kaputt. 13. Mob wird sich für Kamos schämen. Israel hat sich auch für Bethel geschämt. 14. Warum sagt ihr, wir sind starke Helden? Wir können gut kämpfen? 15. Der Zerstörer von Mob kommt schon. Die jungen Soldaten sterben im Krieg. 16. Das Unglück für Mob kommt bald. Es passiert sehr schnell. 17. Seid traurig für Mob. Alle Nachbarn sollen weinen. Die starke Macht ist zerbrochen. 18. Komm runter von deinem Thron, Dibon. Setz dich in den Staub. Dein Schutz wird zerstört. 19. Stell dich an den Weg, Aroa. Frag die Flüchtlinge, was ist passiert? 20. Mob hat verloren. Schreit und weint laut. Sagt allen, Mob ist besiegt. 21. Gott straft die Städte in der Ebene. Er straft Holon, Jazer und Mephat. 22. Er straft auch Dibon, Nebo und Beth-Diblatheim. 23. Er straft Kirjatheim, Beth-Germo und Beth-Mien. 24. Er straft Keriot und Bozra. Er straft alle Städte von Mob. 25. Die Kraft von Mob ist weg. Sein Arm ist gebrochen. Das sagt Gott. 26. Macht Mob betrunken. Es war zu stolz gegen Gott. Jetzt lachen alle über Mob. 27. Habt ihr nicht über Israel gelacht? Habt ihr Israel wie einen Dieb behandelt? 28. Verlasst die Städte. Wohnt in den Felsen. Seid wie Tauben an einem Abgrund. 29. Wir wissen, dass Mob sehr stolz ist. Sie denken, sie sind besser als alle. 30. Gott sagt, ich kenne ihren Stolz. Ihre Worte sind nicht wahr. 31. Darum weine ich um ganz Mob. Ich bin traurig wegen Kirjeres. 32. Ich weine um die Weinstöcke von Sibma. Der Zerstörer hat alles Obst genommen. 33. Es gibt keine Freude mehr im Land. Der Wein ist weg. Niemand singt mehr. 34. Man hört Schreie von Hesbon bis Jahaz. Das Wasser im Land ist weg. 35. Gott sagt, ich stoppe die falschen Opfer. Niemand soll anderen Göttern dienen. 36. Mein Herz ist traurig wie eine Flöte. Alles Geld der Menschen ist weg. 37. Alle Männer haben sich die Haare abgeschnitten. Sie haben ihre Bärte rasiert. 38. Auf allen Dächern weinen die Menschen. Gott hat Mob wie einen alten Topf zerbrochen. 39. Mob ist am Ende. Alle Leute haben Angst. Die Nachbarn lachen über sie. 40. Gott sagt, ein Feind kommt wie ein Adler. Er fliegt über Mob. 41. Die Städte werden erobert. Die starken Soldaten haben jetzt große Angst. 42. Mob wird kein Volk mehr sein. Denn es war zu stolz gegen Gott. 43. Angst und tiefe Löcher warten auf euch. Das sagt Gott zu Mob. 44. Wer wegrennt, fällt in ein Loch. Die Zeit der Strafe ist da. 45. Flüchtlinge suchen Schutz in Hesbon. Aber dort brennt ein großes Feuer. 46. Armes Mob. Das Volk ist verloren. Die Kinder werden weggebracht. 47. Aber später wird Gott Mob wieder helfen. Hier endet die Strafe.